meine Nichtfrachtfreunde, meine Hoffnung schwindet immer mehr. Sieht aus, als habe es D'Artagnan nicht geschafft, die Diamantnadel noch rechtzeitig aus London zurückzuholen. Mal den Teufel nicht an die Wand, Porthos, nicht auszudenken, was dann geschehen würde. Wahrhaftig, Athos, dann ginge Richelieus Rechnung auf. Königin Anna wäre nicht zu retten, wenn offenkundig wird, dass sie den Schmuck, den ihr seine Majestät geschenkt hat, dem Herzog von Buckingham als Unterpfand ihrer Zuneigung verehrte. Seine Majestät wird schon ungeduldig, weil die Königin auf sich warten lässt. Der Kardinal kann seinen Triumph kaum noch verbergen. Ihre Majestät, die Königin. Das ist das Ende. Des Königs Erregung ist nicht zu übersehen. Wundert euch das? Ich bin auch erregt beim Anblick solcher Schönheit. Sie hätte den Glanz der Diamanten, die auf purpurroter Schärpe blitzen, gar nicht nötig. D'Artagnan! Du bist wahrhaftig ein Teufelskerl. D'Artagnan, du bist nicht mit Gold aufzuwiegen. Ich gebe zu, ich hatte schon meine Zweifel, ob du rechtzeitig mit den Juwelen zurück sein würdest. Aber siehe da, es ist dir geglückt. Aber, Porthos, warum Zweifel? Ein Musketier des Königs schafft alles. Zumal, wenn die Ehre der Königin auf dem Spiel steht. Genug jetzt, wir werden beobachtet. Oh ja, die Blicke seiner Eminenz schleudern Blitze gegen uns. Besser, wir entziehen uns seinem Blickfeld. Außerdem habe ich einen gewaltigen Hunger. Ja, auch. Worauf warten wir dann noch? Stürzen wir uns auf die Tafel, Freude. Einer für alle. Alle für einen. Madame, der Tanz beginnt. Darf ich bitten? Gern, Sire. Ihr entschuldigt, Eminenz. Bitte, Majestät. Darf ich sagen, dass ich euch in diesem Augenblick beneide? Warum? Nun, einem Kirchenfürsten bleiben die Freuden des Tanzes untersagt. Euer Pech, Kardinal. Und wie mir scheint, nicht das einzige dieses Abends. Oder hattet ihr nicht gehofft, die Königin ohne die Diamanten zu sehen? Komm, Anna. Deinen Arm, Louis. Das sieht dir die Majestät nach, D'Artagnan. Selten habe ich den König so heiter und gelöst gesehen. Das ist dein Verdienst. Umso düsterer ist die Miene des Herzogs Jean Armand Duplessis, unseres verehrten Kardinals von Richelieu. Der Fasan schmeckt herrlich. Lasst die Wildpastete nicht aus, ihr würdet was versäumen. Übrigens, wir haben eine Neuigkeit für dich, Kleiner. Da bin ich aber gespannt. Hoffentlich keine unangenehme. Im Gegenteil. Der Weg zu Constance Bonacieux ist frei. Athos, bitte. Na, deswegen brauchst du nicht verlegen zu werden. Ist er nicht entzückend, unser Held? Er wird noch rot. Ja, die Liebe. Hört endlich auf. Sie ist doch verheiratet. Nicht mehr, D'Artagnan, nicht mehr. Was soll das heißen? Der alte Bonacieux ist tot. Und das verdanken wir letztlich der Großzügigkeit seiner Eminenz. Es scheint, er hat sich von dem Geld, das ihm der Kardinal für die Hinterbringung der erlauschten Nachricht, du seist nach England aufgebrochen, um die Diamanten von Buckingham zurückzuholen, gab, dermaßen betrunken, dass er im Vollrausch vor eine Kutsche lief. Er soll nicht sehr schön ausgesehen haben, als die Hufe der Pferde über ihn weggestampft waren. Hat er das jemals? Was? Schön ausgesehen. So, da kann der also eile in die Arme der schönen Constance. Fühlst du nicht ihre verlangenden Blicke auf dir ruhen? Hör auf mit dem Unsinn, Athos. Gib mir lieber die Weinkanne rüber. Hier, bitte. Ja, so ist richtig. Trink dir nur Mut an. Schließlich ist es eine schwere Aufgabe, eine trauernde Witwe zu trösten. Da ist sie wieder. Wer? Die Lady, die ich vor dem Buckingham-Palast traf. Was für eine Lady? Erzähle ich euch später. Entschuldigt mich jetzt. Unser Kleiner scheint mehrere Eisen im Feuer zu haben. Er hat sich mächtig gemausert, seitdem er nach Paris kam. Vielleicht sollten wir ihn ein wenig entlasten, wenn die Damen ihm zu sehr zusetzen. Getreu unserem Wahlspruch, einer für alle, alle für einen. Na, in dem Fall würde er wohl auf unseren Wahlspruch pfeifen. Na, ich übrigens auch. Diesen Tanz bitten? Ja, gern. Hattet ihr eine gute Überfahrt? Von England nach Calais. Na, wie kommt ihr darauf? Ich käme aus England, Monsieur. Nun, weil ich euch in London begegnet bin. Ausgeschlossen, ihr irrt euch. Nein, Milady, ich irre mich nicht. Dafür war euer Auftritt vor dem Palast des Herzogs von Buckingham zu eindringlich. Ihr zeigtet euch sehr empört darüber, dass mein Pferd euren Pekinesen erschreckt hatte. Ich sage euch noch einmal. Ihr müsst euch irren. Und ich wiederhole, ich irre mich nicht, Lady de Winter. Wie nennt ihr mich? Lady de Winter? Aber ich bin Madame de Clarence. Nun, der Winter oder Clarence, Madame Milady. Vielleicht ist ein Name so falsch wie der andere. Was erlaubt ihr euch? Belästigt mich nicht länger und ich werde Klage bei seiner Majestät erheben. Tätet ihr nicht besser daran, den Schutz des Kardinals zu erflehen? In eurem Interesse. Euer Betragen ist unerhört, junger Mann. Nicht sofort. Keine Drogen mehr, Milady. Ich nehme an, ihr könnt euch keinen Skandal leisten. Kommt mit nach draußen. Auf der Terrasse kann uns niemand hören. So, hier sind wir ungestört, Milady. Nennt mich nicht länger Milady. Ich bin Madame de Clarence. Schluss mit dem Theater, Madame. Ich weiß, wer ihr seid. Und falls ihr nicht wissen solltet, wer ich bin, so will ich euch nicht länger im Unklaren lassen. Ich heiße D'Artagnan und bin Musketier seiner Majestät und darüber hinaus ein treuer Diener der Königin. Warum seid ihr hier auf dem Ball? Wolltet ihr Zeuge eines würdelosen Schauspiels werden, das der Kardinal vor den Augen des versammelten Hofes zu inszenieren gedachte? Die Bloßstellung der Königin? Nun, so trefflich seine Eminenz das Spiel vorbereitet hatte, der letzte Akt verlief anders, als er von ihm geplant war. Die Königin erschien im Schmuck der Diamanten. Gewiss, aber der Ball ist noch nicht zu Ende. Dem König wird auffallen, dass Ihre Majestät nur 10 Nadeln trägt, weil ich... Ja? Oh, nichts, Ihr wolltet ich... sagen, Milady, weil ihr 2 der Diamanten dem Herzog von Buckingham entwendet habt. Das geht zu weit. Ihr beschuldigt mich des Diebstahls? Ausgeführt auf Order seiner Eminenz. Ja, Milady. Trotzdem darf ich euch versichern, die Königin ist im Besitz aller 12 Diamantnadeln. Und jetzt geht, tröstet seine Eminenz. Vielleicht hat er einen neuen Auftrag für euch. Unverschämter Bursche! Aber, Madame, ihr ohrfeigt einen Musketier des Königs? Ich werde darüber nachdenken, ob dies nun eine Ehre oder eine Schmach. Lasst meinen Arm los! Ich bin nicht gern ungalant zu schönen Frauen. Und ihr seid sehr schön, Milady. Aber schließlich seid ihr ein Spion wider die Krone und darum... Schluss jetzt! Lasst mich los! Das ist die Höhe. Ihr habt mir das Kleid zerrissen. Pardon, das lag nicht in meiner Absicht. Bei allen Heiligen. Was ist los? Was erschreckt euch? Es ist hier niemand da. Das Mal. Verdammt! Die rote Lilie. Eure Schulter ist gezeichnet mit dem Brandmal der Verbrecher. Was geschehen ist, ist geschehen. Doch das Wissen um dieses Geheimnis bedeutet deinen Tod, D'Artagnan, hörst du? Athos, bist du da? Komm herein, D'Artagnan, die Tür ist offen. Gott sei Dank, dass ich dich noch antreffe. Ich muss unbedingt mit dir reden. Was ist denn so wichtig? Mach's kurz. Du weißt, wir sind vom Kommandeur der Garde auserwählt, die Majestäten heute zur Messe zu geleiten. Soll ich dir was sagen? Darüber bin ich alles andere als entzückt. Denn wenn ich Richelieu am Altar sehe, bleibt mir jedes Gebet im Hals stecken. Reich mir mal meinen Degen. Danke. Und nun schieß los. Die Lady. Gestern auf dem Ball. Deretwegen du uns so eilig verlassen hast? Ja. Wer ist sie? Sie gab sich als Madame Clarence aus. In Wirklichkeit heißt sie der Winter. Lady der Winter. Ja. Und? Sie ist dieselbe, die im Auftrag des Kardinals dem Herzog von Buckingham 2 der Diamantnadeln entwendet hatte, die Richelieu als Beweis gegen die Königin ausspielen wollte. Du hast ihr hoffentlich nicht gesagt, dass sie durchschaut ist. Doch, Athos. Meine Freimütigkeit hat mir sogar eine Ohrfeige eingebracht. Sie hat dich... Nein, das kann doch wohl nicht wahr sein. Daraufhin habe ich ihren Arm gepackt und... Und? Dabei ihr Kleid zerrissen. Aber D'Artagnan, wie kann man nur so ungalant sein? Lach nicht, Athos. Die Sache ist ernst. Hör zu. Du hast mir erzählt, du wärst verheiratet gewesen mit einer Frau... Das gehört der Vergangenheit an. Musste ich bitten, darüber kein Wort mehr zu verlieren. Tut mir leid, Athos. Ich muss darauf zu sprechen kommen. Ich verstehe nicht, was hat das alles mit der Ohrfeige und einem zerrissenen Kleid zu tun? Lady der Winter. Als der Ärmel ausrich, sag ich. Oh Gott. Ja, also was zum Henker hast du gesehen? Lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen. Außerdem müssen wir uns beeilen. Lady der Winter trägt das Mal der Schande an der Schulter. Eine rote Lilie. Nein. Athos, könnte sie deine frühere Frau sein? Ist sie blond? Groß, hat sie blaue Augen. Trifft alles zu. Die Lilie ist klein, dunkelrot und wirkt etwas verwischt von vielen Salben. Ja, so sah es aus. Aber du sagst, sie sei Engländerin. Vielleicht nur zur Tarnung. Sie kann genauso gut Französin sein. Ich muss sie sehen. Wenn sie es ist, muss ich alles tun, um noch mehr Unheil zu verhüten. Und dir rate ich, nimm dich vor ihr in Acht, D'Artagnan. Diese Frau schreckt vor nichts zurück. Ich wage dir nicht zu widersprechen, Athos. Sie schied von mir mit dem Schwur der Rache auf den Lippen. Ich werde ihr zuvorkommen, mein Junge. Und wenn ich sie um den halben Erdball verfolgen müsste. Neuigkeiten, die ihr mir da berichtet, mein lieber Rochefort. Und ihr meint, der Brief ist noch nicht unterwegs? Mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Hoffen wir, dass dem so ist. Kutscher, zum Louvre, schnell! Es wird Zeit, dass wir endlich einen Erfolg verbuchen können. Wir haben in den letzten Wochen etwas viel Pech gehabt. Das triumphierende Lächeln Ihrer Majestät, als Sie schließlich doch mit den 12 Diamanten auf dem Ball erschienen, war für mich nur schwer zu verkraften. Buckingham muss einen ausgezeichneten Juwelier haben, dem es möglich war, die beiden Steine, die die Lady an sich gebracht hat, in Schliff und Form den Originalen nachzubilden. Und diesem Teufelskerl d'Artagnan ist es dann tatsächlich gelungen, die Juwelen noch rechtzeitig nach Paris zurückzubringen. Übrigens, ich kann mich getäuscht haben, aber mir war, als hätte ich die de Winter für einen Augenblick in dem Ballgedränge gesehen. Ihr habt euch nicht getäuscht, Eminenz. Sie war da. Eine Leichtfertigkeit ohnegleichen. Es hätte sie jemand erkennen können und dann... Jemand hat sie erkannt und sich sehr handgreiflich mit ihr unterhalten. Handgreiflich? Was heißt das? Die Unterhaltung spitzte sich zu. Der jemand packte den Arm von Milady, der Ärmel riss aus. Den Rest könnt ihr euch denken, Eminenz. Er sah die Brandmarken? Wer? Wer war dieser jemand? D'Artagnan. Meine Ahnung. Um diesen Gascogner müssen wir uns kümmern, Rochefort. Er bedeutet eine Gefahr. Wir müssen ihn auf unsere Weise beschäftigen. Wie ich höre, hat er ein Auge auf die Bonacieux geworfen. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Rochefort, gebt Anweisung, die Bonacieux möge morgen 11 Uhr in mein Kabinett kommen. Was ist los, Kutscher? Geht das nicht schneller? Ich hoffe, ihr seid nicht gekommen, mir die gute Laune zu verderben, Eminenz. Ach, es ist ein so schöner Tag. Und ich genieße die Stille dieses Parks. Es tut mir leid, Sir, aber... Also doch. Eure Besuche, Kardinal, sind selten erfreulich. Meine Pflicht als Staatsminister, Majestät, gebietet mir... Schon gut, spart euch lange Vorreden, nennt mir eure Pflicht. Buckingham... Wieder dieses leidige Thema, Eminenz. Es betrifft Frankreich, Sir. Nicht die Königin? Endlich mal was Neues. Vielleicht doch Ihre Majestät, was zu beweisen wäre. Zunächst, Jakob der Erste von England hat auf Drängen Buckinghams einen Cordon aus 90 Schiffen mit rund 20.000 Mann Besatzung in die See gelegt. Der Gouverneur des Islands, der Graf von Thorac, hat mit Hilfe seiner Soldaten alles versucht, die Landung zu verhindern. Vergeblich. Das bedeutet, Majestät müssen unverzüglich einen Feldzug ausrüsten, um die Hochburg der Hugenotten La Rochelle zu belagern, bevor es den Engländern gelingt, diese für sich einzunehmen. Wir müssen einer Stärkung der französischen Hugenotten durch die englischen Calvinisten mit aller Entschiedenheit entgegentreten, wenn wir nicht eine gefährliche Latte an unseren Busen nähren wollen. In dieser Sache bin ich einer Meinung mit eurer Eminenz. Ich werde unverzüglich Order an meinen königlichen Bruder, den Herzog von Orléans, geben, alle verfügbaren Truppen zu sammeln und in Marsch zu setzen. Bei der Belagerung von La Rochelle werde ich selbst den Oberbefehl übernehmen. Natürlich mit eurer Unterstützung, Eminenz. Und jetzt entschuldigt mich. Wenn ihr mir noch einen Augenblick Gehör schenken wollt, Sir. Ich dachte mir, dass ihr noch ein Pik Ass im Ärmel habt, also... Es betrifft Königin Anna. Hätte mich gewundert, wenn nicht... Glaubt mir, Sir, es widerstrebt mir, Ihre Majestät des Verrats zu verdächtigen. Aber als Staatsmann... Ist es eure Pflicht, ich weiß. Sprecht ihr, Rochefort. Vielleicht sind seine Majestät geneigter, die Fakten durch euch zu erfahren. Nun, Madame de Lannoy erzählte mir, Ihre Majestät sei gestern Nacht sehr spät zu Bett gegangen. Habe heute Morgen viel geweint und den ganzen Vormittag geschrieben. Und? Ist das alles, Eminenz? Darin sehe ich keinen Tatbestand eines Verrats. Oberflächlich gesehen, nein. Aber die Königin schrieb einen Brief. An wen? Für mich gibt es darauf nur eine Antwort. An den Herzog von Buckingham. Ja, Sir. An unseren erklärten Feind. Der Brief ist aller Wahrscheinlichkeit nach noch im Kabinett Ihrer Majestät. Und so ungern ich es ausspreche, Sir, ich halte es für unumgänglich, sich über den Inhalt des Schreibens gewisser zu verschaffen. Immerhin besteht die Möglichkeit, dass Königin Anna hinter unserem Rücken mit dem Feind korrespondiert. Ich gebe zu, Kardinal, euer Stachel trifft mein Herz. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern. Adieu. Was sagt ihr, Madame Bonacieux? Wunderbar, Majestät. Ganz wunderbar. Danke, Constance. Ja, ganz hübsch. Doch mit euch kann ich nicht konkurrieren. Ihr seid im Gobelin-Sticken unübertrefflich. Ihr schmeichelt mir, Majestät. Nein, ganz und gar nicht. Ich meine, was ich sage. Die Hutfeder da, was meint ihr? Soll ich dafür rotes oder grünes Garn nehmen? Ich würde sagen, grün, Majestät. Gut, nehmen wir grün. Entrez! Louis! Madame! Schön, dich zu sehen, Louis. Sieh mal, wie gefällt dir mein Gobelin? Sehr hübsch. Das klingt nicht sehr überzeugend. Madame, mein Besuch dient nicht der Unterhaltung. Verzeiht, Sire. Ihr habt heute Vormittag einen Brief geschrieben. Ja. Und da man euch darüber berichtet hat, muss ich zu dem bedauerlichen Schluss kommen, dass anscheinend jede meiner Handlungen überwacht wird. Madame Bonacieux, lasst uns allein. Sehr wohl, Majestät. An wen habt ihr geschrieben, Anna? An Buckingham? Ich glaube nicht, dass die Königin von Frankreich diese Frage beantworten muss. Die Frage kam vom König, Madame. Ich weiß, aber auch er wird darauf keine Antwort bekommen, Sire. Wie ihr wollt, Madame. Dann sehe ich mich gezwungen, dem Siegelbewahrer die Durchsuchung eurer Briefschatten zu befehlen. Sire, diese Schmach würdet ihr mir antun? Das ist unerhört. Übergebt mir den Brief und ich erspare euch die Schmach. Ich weiß, wem ich das zu verdanken habe. Der König von Frankreich lässt sich zur Marionette herabwürdigen, deren Fäden in der Hand Richelieus enden. Ihr vergesst euch, Madame. Louis, wann fängst du endlich damit an, deine eigenen Entscheidungen zu treffen? Wann endlich bist du der König? Den Brief, Anna. Gib mir den Brief. Ich kann nicht dulden, dass Frankreichs Königin mit dem Feind unseres Landes konspiriert. Von welchem Feind sprichst du? Die Flotte des Herzogs von Buckingham bedroht unsere Küste. Frankreich befindet sich zu dieser Stunde im Kriegszustand. Ich habe den Herzog von Orléans bereits nach La Rochelle in Marsch gesetzt. Der Kardinal und ich werden ihm so schnell wie möglich folgen. Das war mir nicht bekannt. Deine Eröffnung ändert die Situation. Du kannst unbesorgt sein, Louis. Der Brief war nicht für den Herzog. Er ist an meinen Bruder, den König von Spanien, gerichtet. Hier. Ich habe nichts zu verbergen. Lest selbst, Sire. Nein. Nein. Ich bin tief beschämt. Schon gut, Louis. Aber du solltest nicht länger an meiner Liebe zu dir zweifeln. Ich will dir sagen, was ich geschrieben habe. Ich habe meinen Bruder aufgefordert, zusammen mit dem Kaiser in Wien, Frankreich zum Schein den Krieg zu erklären. Und sodann als Friedensbedingung den Rücktritt des Kardinals zu verlangen. Ich kann als Tochter des österreichischen Kaisers die Erniedrigungen Richelieus nicht länger hinnehmen. Ich verstehe dich, Anna. Von heute an wird der König jeden Angriff des Kardinals auf die Person der Königin abwehren. Es will mir nicht in den Kopf. Warum hat man D'Artagnan den Befehl des Monsieur Essard unterstellt, während wir drei unter dem Kommando des alten Treville nach La Rochelle reiten? Ah, zermattet ihr nicht das Heer der Armees. Das ist höhere Strategie und Befehl ist Befehl. Wir haben zu gehorchen. Wir brauchen schon aus, D'Artagnan? Ja, bei Tagesanbruch. Warum wir erst eine Woche später? Versteht ihr das? Aber Porthos, ein König kann doch nicht von heute auf morgen seine Regierungsgeschäfte im Stich lassen. Außerdem genügt es doch, wenn unser trefflicher Kardinal an Ort und Stelle einen Schlachtplan vorbereitet. Was sagst du da, Athos? Richelieu reitet morgen mit den Truppen des Generales an. Dann ist mir klar, warum D'Artagnan von uns abgesondert wird. Richelieu weiß, dass er unserem Kleinen den Geniestreich mit den Diamanten zu verdanken hat. Also will er ihn unter seiner persönlichen Aufsicht haben. Natürlich! Das ist die Lösung, Aramis. D'Artagnan! Sieh mal davon. Eine Galakarosse wartet vor deinem Haus. Brrr. Hoher Besuch, D'Artagnan. Am Wagenschlag brannt das Wappen seiner Eminenz. Verdammt, was hat das zu bedeuten? Keine Aufregung. Der Wagen ist nicht deinetwegen vorgefahren. Constance? Das ist Constance, die einsteigt. Ja, es ist Madame Bonacieux. Was soll das? Kommt, Freunde, reiten wir hinterher. Langsam, D'Artagnan. Es besteht kein Grund, dass du dich aufregst. Und was, wenn eine Teufelei dahinter steckt? wenn es sich um eine Entführung handelt? Eine Entführung? Also jetzt übertreibst du, D'Artagnan. Meinst du nicht, Richelieu wäre schlau genug, für ein derartiges Verbrechen sich dem Schutz der Nacht anzuvertrauen? Ja, du hast wahrscheinlich recht, Aramis. Also dann, mein Kleiner, in einer Woche in La Rochelle. Und halt den Nacken steif, bis wir uns wiedersehen. Schon gut, Freunde, lebt wohl. Und denk daran, auch wenn du die nächsten Tage ohne uns zubringen musst. Einer für alle. Alle für einen. Madame Bonacieux, Eminenz. Ich lasse bitten, Marquis de Rochefort. Bitte, Madame. Meine liebe Madame Bonacieux. Eminenz? Kommt näher. Noch näher. Danke, Marquis. Ich werde läuten, wenn ich euch nötig haben sollte. Setzt euch, Madame. Bitte. Danke, Eminenz. Oh. Wie meint ihr? Der Sessel ist besetzt, Eminenz. Entschuldigt, Madame. Guido, Cleo, runter mit euch. Verzeiht. Aber meinen Katzen gestatte ich jegliche Freiheit. Meine einzige Schwäche, glaube ich. Aber kommen wir zur Sache, Madame. Ihr seid Kammerfrau der Königin. Ich habe die Ehre, Eminenz. Und darüber hinaus mit ihr sehr vertraut. So sehr, dass es unseren Unwillen erregen muss. Darf ich euch darauf hinweisen, Madame, dass ihr in erster Linie seiner Majestät, dem König, Gehorsam und Treue schuldet? Verzeiht, Eminenz. Ich bin mir nicht bewusst, jemals gegen diese Ehrbegriffe verstoßen zu haben. Ich bin ein ergebener Untertan seiner Majestät. Madame, ich bin das Auge und das Ohr Frankreichs. Nichts geschieht in diesem Land, das mir verborgen bliebe. Ich weiß, dass ihr es wart, die dem Herzog von Buckingham den Fluchtweg offenhielt, als dieser vor einigen Wochen im Kabinett der Königin war. Ihr seid es, Madame, die die Briefe ihrer Majestät an den Herzog nach draußen schmuggelt und irgendwelchen obskuren Kurieren übergebt. Ihr wart es, die diesen D'Artagnan den Auftrag weitergabt, die Diamanten aus London zurückzuholen. Madame, ich bin nicht länger gewillt, derlei Vergehen wieder den König ungestraft hinzunehmen. Eminenz, verzeihen. Aber eure Durchlaucht unterstellen mir Handlungen, die letztlich ihre Majestät anklagen. Ich glaube nicht, dass eure Herrlichkeit dafür das Einverständnis des Königs finden werden. Ich unterstelle? Ihr wollt mir ins Gesicht behaupten, wessen ich euch beschuldige, entspreche nicht der Wahrheit? Ja, Eminenz. Madame, ein Geständnis könnte für euch sehr nützlich sein. Ich habe alles gesagt, was ich zu sagen habe, Kardinal Richelieu. Ihr solltet meine Geduld nicht überfordern, Madame Bonacieux. Ihr Geständnis, hier und jetzt. Ich habe nichts zu gestehen, Eminenz. Wie ihr wollt, Madame. Wir geben euch genügend Zeit, fern von Paris darüber nachzudenken. Eminenz wünschen? Marquis de Rochefort. Veranlasst die Überführung von Madame Bonacieux in die sichere Obhut der Karmeliterinnen im Kloster zu Béthune. Willkommen, Majestät, im Heerlager von La Rochelle. Dank, Eure Eminenz. Dank euch, Soldaten. Wir freuen uns, bei euch zu sein. Euer herzlicher Empfang bestärkt uns in der Gewissheit, die Engländer von der Insel Ré zu verjagen und die Belagerung von La Rochelle zu betreiben. Wir werden mit Gottes Hilfe das letzte Bollwerk der Hugenotten stürmen, die Verräter wieder den heiligen Stuhl unseres Landes verweisen und fortan werden wir ein geeintes Volk eines Glaubens sein, unter der Schirmherrschaft unserer katholischen Majestät. Es lebe der König! Es lebe Ludwig der 13. Athos, Porthos, Aramis! Ist es dir ergangen, Kleiner? Ich hoffe, du hast uns vermisst. Du kamst dir sicher sehr alleine vor ohne uns, wie? Aber mehr als das. Lange hätte ich diesen Zustand nicht mehr ausgehalten. Aber weiß der Himmel, Ihr konntet euch keine bessere Zeit für euer Kommen aussuchen. Der Braten steht noch warm auf dem Tisch. Oh. Hast du auch einen trinkbaren Wein? Was für eine Frage. Wir trinken natürlich von dem, den ihr mir geschickt habt. Ich habe ihn extra bis zu eurem Eintreffen aufbewahrt. Was redest du da? Wir haben dir keinen Wein geschickt. Oder weißt du etwas davon, Aramis? Nein. Dann bleibst nur noch du, Porthos. Ich? Denkst du hin, Athos? Aber sei es drum, mir ist es egal, wo der Wein herkommt. Hauptsache, er lässt sich trinken. Mir scheint, das sollten wir besser nicht. Irgendetwas stimmt an dieser Weingeschichte nicht. Ich kann euch das Schreiben zeigen, das der Sendung beigefügt war. Hier, tretet ein. Wie gefällt euch unser Zelt? Ich halte es hier aus. Hat er wieder fabelhaft hingekriegt, unser guter alter Treville, dass wir vier unter einem Dach vereint sind. Holla, D'Artagnan, das sieht ja ganz nach einem Bankett aus. Was sieht dir diese Bescherung an? Ich muss sagen, du gehst recht großzügig mit deinem Wein um, wenn du es dir leisten kannst, deine Flasche auslaufen zu lassen. Was war das? Das ist Cleo, die Perserkatze des Kardinals. Er hat ein rundes Dutzend davon, aber diese ist sein auserwähltes Lieblingstier. Er hat sie meiner Obhut überlassen und ich nehme an, sie ist verantwortlich für den verschütteten Wein. Komm, Cleo, na komm. Na, was ist denn mit dir? Findest du dich? Himmel, das kann doch nicht sein. Ja, was hat sie denn, D'Artagnan? Die ist tot. Ja, habe ich nicht gesagt, dass mit dem Wein was nicht stimmt. Die Katze hat ihn umgeworfen und aufgelegt. D'Artagnan, zeig mir das Schreiben, das in dem Paket war. Hier? Sehr geehrter Monsieur D'Artagnan, die Herren Athos, Porthos und Aramis haben bei mir getafelt und mich beauftragt, euch 12 Flaschen meines Anjou-Weines zu übersenden. Die Messieurs bitten euch, diesen auf ihre Gesundheit zu trinken. Euer ergebener Diener Godot, Gastwirt der Herren Musketiere. Na, ich kenne keinen Godot. Ihr? Ich habe nie den Namen gehört. Der Brief ist eine Fälschung. Allerdings. Jemand wollte dich umbringen, D'Artagnan, auf heimtückischste Weise. Gift! Sieht ganz nach dem Racheakt einer Frau aus. Na, welche Schöne bist du denn derart auf die Füße getreten, dass sie dich gleich vergiften möchte? Na, Constance kann es ja wohl kaum gewesen sein. Schließlich ist sie... Porthos! Oh, fast hätte ich mich vergaloppiert. Was, Vieh? Was ist denn mit Constance? Eine Frau, klar, das ist die Erklärung, D'Artagnan. Sie hat ihr Rache geschworen, natürlich, nur sie kann es gewesen sein. Sie? Sie? Lady de Winter. Du hast recht, Athos. Sie hat mir den Tod angedroht. Und ich war jahrelang der Meinung, ich hätte sie damals auf den Weg ins Jenseits geschickt. Verstehst du ein Wort von dem, was die beiden da reden, Porthos? Ja, nicht ein einziges. Hey, wollt ihr uns gefälligst klar machen, vor wem hier die Rede ist? Von einer Spionin seiner Eminenz. Kein Zweifel, D'Artagnan, den Mordanschlag hast du dieser de Winter zu verdanken. Was? Aber eine Frage bleibt vorerst ungeklärt. Ist sie wirklich meine ehemalige Frau? Ich habe die Brandmarkung gesehen, Athos. Sicher, D'Artagnan, aber es gibt viele, die gezeichnet sind. Aber deine Beschreibung ihrer Person deckt sich mit der de Winters. Hölle und Teufel, Athos, du sprichst von Anne de Bœil. Ja, Porthos, ich spreche von Anne de Bœil. Es besteht der Verdacht, dass sie mit dieser Lady de Winter identisch ist, die für Richelieu Spitzeldienste leistet. Ich muss mir so schnell wie möglich Gewissheit verschaffen. Ah. Wer weiß, vielleicht steckt sie sogar hier irgendwo im Lager. Ja, so tragisch die ganze Sache auch ist, ich glaube nicht, dass wir sie heute Abend noch aufklären können. Und da der Wein D'Artagnans ungenießbar ist, schlage ich vor, wir suchen uns ein gemütliches Gasthaus. Ja, eine glänzende Idee, Aramis. Da habe ich einen Vorschlag. Die Schenke zum roten Taubenschlag an der Straße nach Jarrie. Also, Freunde, fort mit den düsteren Gedanken. Bis Tagesanbruch haben wir dienstfrei und während dieser Zeit wollen wir vergnügt sein. Richtig. Wir helfen dir schon, dieses verfluchte Frauenzimmer aufzustöbern, Athos. Einer für alle. Alle für einen. Keine 10 Minuten mehr. Übrigens, Porthos, du erwähntest vorhin Constance Bonacieux. Was wolltest du sagen, als Aramis dir ins Wort fiel? Nun ja, was wollte ich sagen? Jetzt habe ich's vergessen. Du hast auch schon mal besser gelogen, mein Freund. Was ist mit Constance? Was soll's? Früher oder später müsstest du es doch erfahren. Sie ist verschwunden. Was heißt verschwunden? Du hattest recht, D'Artagnan, ja, als du an eine Entführung glaubtest, als die Kutsche des Kardinals sie abholte. Obwohl dies nach wie vor nur Vermutungen sind. Genaues konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Jedenfalls hat die Königin Richelieu persönlich zur Rede gestellt, aber natürlich hat seine Eminenz von der Sache keinen blassen Schimmer. Mein Gott. Constance, ich muss sie finden und wenn ich bis in die Hölle reiten müsste... Für diesen Ritt wirst du vorerst keine Zeit haben. Vergiss nicht, wir sind Musketiere und unser Eid auf den König verlangt, dass wir zunächst mal die Engländer und die Hugenotten zum Teufel jagen. Still, Aramis. Da sind 2 Reiter vor uns. Na und? Sie werden Durst haben wie wir. Es scheinen Offiziere zu sein. Das Mondlicht lässt silbernes Zaumzeug aufblitzen. Vielleicht sollten wir es überholen und uns näher ansehen. Ja, machen wir. Vorwärts! Ja, die haben es plötzlich eilig. Jetzt möchte ich erst recht wissen, wer sie sind. Aramis, Porthos, ihr springt rechts an ihnen vorbei, ich und D'Artagnan links. Sobald wir vor ihnen sind, zwingen wir sie zum Halt. Los jetzt! Monsieur. Gebt den Weg frei. Wer seid ihr? Musketiere des Königs. Welche Kompanie? Was geht das euch an? Vorsicht! Wir wissen noch nicht, wen wir vor uns haben. Hört sich an, als sei er gewohnt, Befehle zu erteilen. Was mich das angeht? Ihr sollt das gleich erfahren. Sieht da, die drei unzertrennlichen Musketiere. Das heißt, jetzt sind das ja vier. Eminenz? Verzeiht, Monseigneur. Wir konnten in der Dunkelheit nicht erkennen, wer ihr seid. Immerhin zeigt euch unser Verhalten, dass wir auf der Hut sind. Manchmal ein bisschen zu sehr. Wohin seid ihr unterwegs, Monsieur? Zum Roten Taubenschlag. Wir wollen uns den Staub aus den Kehlen spülen. Verständlich. Schließlich wart ihr den ganzen Tag im Sattel gesessen, ausgenommen Monsieur D'Artagnan. Ich hoffe, ihr habt Cleo gut versorgt, wenn er es vorzieht, die Nacht außerhalb des Lagers zu verbringen. Eminenz, eure Katze ist tot. Sagt das noch einmal, D'Artagnan. Ich bin nicht dafür verantwortlich, Monseigneur, dass sie verendet ist. Der Anschlag galt mir. Was für ein Anschlag? Wollt ihr sagen, man hätte euch ermorden wollen? Das ist ja lächerlich. Ganz und gar nicht, Eminenz. Irgendwer hat unserem Gascogner vergifteten Wein geschickt. Eure Katze hat die Flasche umgerissen und das Verschüttete aufgeleckt. Ein Glück, dass D'Artagnan nicht vorher von dem Wein gekostet hat. Eure Katze dürfte zu ersetzen sein, Monseigneur. Ich darf doch wohl annehmen, dass ihr das Leben eines Menschen höher einschätzt als das eines Tieres. Habt ihr irgendeinen Verdacht, Monsieur, wer diesen Mordversuch vorbereitet haben könnte? Ja. Wer? Eine Dame, die euch nicht unbekannt sein dürfte, Kardinal Richelieu. Überlegt euch, was ihr sagt, Monsieur Athos. Ihr wollt mir doch nicht unterstellen, ich würde mit Meuchelmördern gemeinsame Sache machen. Lady de Winter, kennt ihr sie, Eminenz? Sollte ich sie kennen? Nennt ihr euch nicht selbst das Auge und das Ohr Frankreichs, Monseigneur? Und das solltet ihr Lady de Winter nicht kennen? Ihr werdet unverschämt, Monsieur Athos. Hütet von jetzt an eure Zunge, wenn ihr nicht wollt, dass ich Klage wider euch bei seiner Majestät führe. Genug jetzt. Auch ich will zu diesem Gasthof, wo ich eine geheime Unterredung mit einer wichtigen Person haben werde. Folgt mir dorthin. Und dass wir uns richtig verstehen, Monsieur. Wir sind uns in dieser Nacht nie begegnet. Wunderbar. Hier drin sind wir ungestörter als draußen im Schankraut. Haben die Messieurs noch irgendeinen Wunsch? Danke, Monsieur, wir sind bestens versorgt. Sehr wohl, Monsieur. Immer zu euren Diensten. So, hier können wir wenigstens reden, ohne dass uns jemand zuhört. Soll ich dir was sagen, Athos? Wenn Blicke töten könnten, wärst du so tot wie Richelieus Katze. Mein Gott, unser verehrter Kardinal musste sich ganz schön in die Gewalt nehmen, als du ihm den Namen de Winter genannt hast. Ich würde wer weiß was drum geben, wenn ich herausbekäme, mit wem er sich ausgerechnet in dieser einfachen Schenke trifft. Habt ihr bemerkt, wer sich den Hut ins Gesicht zog und den Mantelkragen hochschlug, um hier von niemand erkannt zu werden? Und 1, 2, 3 hastete er die Treppe hinauf. Ja. Seien wir uns bewusst, Freunde, über unseren Köpfen findet im Augenblick eine staatspolitisch wichtige Konferenz statt. Was sag mal still. Was ist denn? Da hört ihr nichts. Stimmen. Du hast doch noch kaum was getrunken, Porthos. Wie kannst du dann Stimmen hören? Ach, Ruhe. Ich täusche mich nicht. D'Artagnan versucht, den Fensterladen anzulegen. Das Geklapper macht einen ja ganz verrückt. Ja, drin. Jetzt höre ich es auch. Psst. Tatsächlich. Das kommt aus dem alten Ofenrohr dort. Dann nimm doch mal die Abdeckung unten weg. Vielleicht, wer weiß, werden wir Zeuge einer staatspolitisch wichtigen Konferenz. Findet ihr nicht, leise, dass ihr in diesem Fall etwas zu weit gegangen seid, Milady? Was sollte ich tun? Er hatte das Pfandseil gezählt. Und was habt ihr erreicht? Meine Katze ist tot und die Musketiere sind gewarnt. Aber genug damit. Ich habe einen Auftrag für euch. Ihr begibt euch unverzüglich nach London und sucht sogleich Buckingham auf. Was sagt ihr dazu, der Kardinal und die Mörderin? Wozu so ein ausrangiertes Ofenrohr doch gut sein kann. Still jetzt! Vergesst nicht, Eminenz, dass der Herzog, weil er mich verdächtigt, die Diamantnadeln entwendet zu haben, mir nicht mehr traut. Es geht mir nicht mehr darum, sein Vertrauen zu gewinnen. Ihr tretet ihm offiziell in meinem Namen gegenüber und erklärt ihm, dass, wenn er nicht unverzüglich seine Flotte von der Insel Ré zurückruft und es nicht endgültig unterlässt, seinen Fuß auf französischen Boden zu setzen, ich die Königin ins Verderben stürzen werde. Glaubt ihr, er wird diese Drohungen ernst nehmen? Ich habe Beweise genug in den Händen. Es wird nicht nötig sein, ihn mehr als 2 davon zu nennen. Sagt ihm, dass mir sein Zusammentreffen mit der Königin in den Gärten von Amiens in allen Einzelheiten bekannt ist und dass ich bei der Bonacieux einen Brief fand, der ihre Majestät überaus kompromittiert. da er beweist, dass Königin Anna nicht nur imstande ist, einen Feind des Königs zu lieben, sondern sogar mit den Feinden Frankreichs zusammenarbeitet. Und wenn Buckingham trotzdem fest bleibt? Nun, dann hoffe ich auf eines jener Ereignisse, die das Leben eines Staates von Grund auf ändern können. Ihr meint doch nicht... Doch, Milady, genau das. Allerdings würde ich mich dabei nicht auf vergifteten Wein verlassen. Und jetzt erlaubt ihr, dass ich mich verabschiede. Adieu, Milady. Au revoir, Eminence. Den Brocken muss ich erst verdauen. Bring die Kanne, D'Artagnan. Freunde, ich halte es für das Beste, ihr reitet auch zurück, sobald der Kardinal einen gewissen Vorsprung hat. Und du, Athos, du willst doch nicht... Doch, ich werde nach oben gehen und mit Milady ein paar Takte reden. Noch bin ich mir nicht sicher, ob sie es ist. Die Stimme war kein schlüssiger Beweis. Ich muss sie sehen. Nein, nein, Athos, den Gang machst du nicht allein. Eine für alle, alle für alle. Nein, Porthos, diesmal nicht. Dies ist eine Familienangelegenheit. Na dann, Prost. Noch einmal zurück, Eminenz. Habt ihr etwas vergessen? Seine Eminenz ist weggeritten, Lady de Winter. Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Wahrhaftig, sie ist es. Ihr erkennt mich nicht, Madame? Mein Gott. Der Graf von La Fère. Ja, Milady, der Graf von La Fère in höchst eigener Person. Hat euch mein Erscheinen der Sprache beraubt? Ich darf euch sagen, auch ich bin überrascht. Ich hoffte, ihr wärt längst tot. Schließlich war ich es, der euch zum Tod durch den Schrank verurteilt hat. Und der, wie ich jetzt weiß, der irrigen Meinung war, dieses Urteil auch eigenhändig vollstreckt zu haben. Aber die Hölle hat euch zu neuem Leben erweckt, euch reich gemacht, zu einem anderen Namen verholfen. Doch den Schmutz von eurer Seele vermochte selbst die Hölle nicht abzuwaschen. Noch das Brandmal auf eurem Leib. Was wollt ihr von mir? Ich kenne alle eure Vergehen, Madame. Aber ich will mir die Mühe ersparen, sie euch aufzurechnen. Was könntet ihr schon beweisen? Nun, dass ihr zum Beispiel vor wenigen Minuten euch dem Kardinal gegenüber verpflichtet habt, Buckingham zu ermorden. Seid ihr der Teufel in Person? Vielleicht, auf jeden Fall merkt euch dies. Tötet den Herzog von Buckingham oder lasst ihn ermorden. Mir kann das gleich sein. Ich kümmere mich nicht um Richelieus Mordaufträge. Aber wagt es nicht, meinem Freund D'Artagnan auch nur ein Haar zu krümmen. Oder ich schwöre es beim Haupt meines Vaters. Es wird euer letztes Verbrechen sein. Ihr habt nicht die Absicht, mich zu töten? Nein, Madame. Wenn es einen Gott gibt, werdet ihr seiner Gerechtigkeit nicht entgehen. Ich werde mir an euch die Hände nicht beschmutzen. Adieu. Ich verlange eine Erklärung. Ihr verlangt, Milady? Ja, Herzog. Diese Behandlung ist unerhört. Kaum habe ich den Fuß hier an Land gesetzt, werde ich von eurer Garde in Haft genommen. Ich bin als offizielle Vertreterin Frankreichs nach England gekommen und stehe folglich unter diplomatischem Schutz. In wessen Auftrag seid ihr hier gelandet, Madame? Doch nicht als Beauftragte seiner Majestät Ludwigs des 13. Was soll die Spiegelfechterei, Herzog? Euch ist doch zur Genüge die Situation meines Landes bekannt. Ach, plötzlich nennt ihr Frankreich euer Land. Habt ihr nicht immer Wert darauf gelegt, als Engländerin zu gelten? Ich frage noch einmal, hat euch der König von Frankreich zu mir geschickt? Wenn ja, habt ihr sicher eine Legitimation. Ich komme als Gesandte seiner Eminenz Jean-Armand du Plessis, Kardinal von Richelieu. Nichts anderes wollte ich von euch hören, Madame. Ich bin Lady de Winter, Herzog. Und ich wünsche von euch als solche respektiert zu werden. Wäre Lord Winter noch am Leben, dürftet ihr euch wohl kaum diesen Ton erlauben. Aber glaubt mir, Milord, ich werde mich zu wehren wissen. Davon bin ich überzeugt. Euer Gemahl konnte es nicht. Was? Sich wehren. Gegen euch. Er war gerade gut genug, euch seine Titel zu geben. Ein knappes Jahr danach war er gestorben. Ein bisschen plötzlich, nicht wahr, Milady? Ihr wollt mir doch nicht unterstellen, ich hätte ihn umgebracht. Wäre das so abwegig? Wie viele waren es denn, die sich im Netz der Spinne verfingen und darin umkamen? Das geht zu weit, Herzog. Ich stehe hier nicht als Angeklagte, sondern als Botschafterin Frankreichs. Und als solche ist es eure Pflicht, mich anzuhören. Seine Eminenz... Eure Mitteilungen interessieren mich nicht. Ich bin nicht der Befehlsempfänger eines hochmütigen Kardinals. Ich warne euch, Herzog. Richelieu hat Beweise genug, eure verehrte Königin zu Fall zu bringen. Erpressung, Madame? Merkt euch, ein Buckingham lässt sich nicht erpressen. Meine Ohren sind taub für die Drohungen eines intriganten Kirchenfürsten. Ich bedauere ehrlichen Herzens Ludwig den 13., der zu schwach ist, das Zepter in der eigenen Hand zu halten. Diese Worte sollen euch leid tun, Herzog. Das schwöre ich euch. Ich werde unverzüglich nach Paris reisen, um seiner Eminenz das Scheitern meiner Mission mitzuteilen. Irrtum, Madame. Das werdet ihr nicht. Wollt ihr mich hindern, Herzog? Ihr werdet diesen Palast nicht mehr verlassen. Nein, das könnt ihr nicht tun, Buckingham. Ihr könnt mich nicht ich hier... Ich kann, Milady. Ich kann. Ich bin also eure Gefangene. Bis euch der Prozess gemacht wird. Und glaubt mir, diesmal gibt es keinen Ausweg mehr. Eure Verbrechen sind offenkundig. Ich habe Beweis auf Beweis gegen euch zusammengetragen. Der Weg aus diesem Palast endet für euch auf dem Schafott. Georges Villiers, es kann nicht euer Wille sein, mir den Kopf abzuschlagen. Ich bitte euch, habt Mitleid. Was sollte ich denn anderes machen? Ich hatte keine Wahl, mich den Forderungen Richelieus entgegenzustellen. Er kannte mein bestgehütetes Geheimnis. Und damit war ich ihm bedingungslos ausgeliefert. Euer Geheimnis? Ihr meint das Brandmal der Roten Lilie, Lady de Winter. Ihr wisst auch davon, Herzog? Madame, mein Geheimdienst steht dem des Kardinals in nichts nach. Großer Gott, hilf mir. An ihn hättet ihr früher denken sollen. Seht mich an, Georges Villiers. Man sagt, ich sei schön. Bin ich schön? Georges! Die Schönheit war eure trefflichste Waffe, Madame. Aber sie ist stumpf geworden. Sie wird meinen Entschluss nicht ins Wanken bringen. Macht eure Rechnung mit dem Allmächtigen, vielleicht wird er euch vergeben. Ich kann es nicht. Ihr braucht es nur zu wollen, Herzog. Ein letztes Mal flehe ich euch an. Lasst mich los! Ich kann euren Anblick nicht länger ertragen. Es ist euch ernst? Ihr lasst mich abführen? Ja, Lady de Winter. Dann stirb. Stirb! Herzog von Buckingham, stirb! Mylord, haben geläutet. Ich habe nach euch gefunden, Patrick. Kümmert euch um den Herzog. Er fühlt sich nicht wohl. Ich muss leider fort. Mylord? Um aller Heiligen Willen, Mylord, was ist mit euch? Die Lady. Lasst sie nicht entkommen. Sie hat mich... Patrick. Sie darf nicht... Im Namen seiner allerchristlichsten Majestät, König Karls des Ersten, wird Lady de Winter des Mordes an Georges Villiers, Herzog von Buckingham, für schuldig befunden und zum Tod durch das Schwert verurteilt. Dass er kommt. Na, was denkt sich D'Artagnan, um so lange warten zu lassen? Nun werde nicht ungerecht, schließlich bestimmt die Königin die Dauer einer Audienz. Na, was sie ihm wohl so Wichtiges mitzuteilen hat? Na, lange kann ich hier nicht mehr in der Sonne stehen. Sei dankbar, dass wir wieder Pariser Luft atmen können, Porthos. Ich jedenfalls bin froh, dass der Streit mit den Engländern sich nach Buckinghams Tod sozusagen von selbst erledigt hat. Buckinghams Tod? Du drückst dich sehr gewählt aus, Aramis. Sie hat ihn erdolcht. Da kommt er ja. Na, erzähl schon, worum ging's? Lass mich doch erst mal zu Atem kommen, Porthos. Also... Es ging um Madame Bonacieux. Weiß Ihre Majestät, wo man sie hingebracht hat? Ich nehme es an. Was soll das heißen? Hat sie dir nicht gesagt, wo... Sie entließ mich mit den Worten, kennt ihr das Kloster der Karmeliterinnen zu Béthune? Es ist wunderschön gelegen. Ihr solltet es euch einmal ansehen. Na also, worauf warten wir? Freiheit für Constance! Jawohl! Freiheit für Constance! Seid ihr nicht der Meinung, diesen Ritt sollte ich allein unternehmen? Aber, D'Artagnan, hast du unseren Schwur vergessen? Einer für alle! Alle für einen! Ihr habt mich überzeugt, Freunde! Reiten wir!